Protokolle 3.2. Bald wird die Waage der verfassungsmäßigen Einrichtungen aus ihrem Gleichgewicht kommen. Denn wir werden sie ununterbrochen aus dem Gleichgewicht bringen, so lange bis der Waagebalken abgenützt ist. Die Nichtjuden glaubten, sie hätten sie genügend fest konstruiert und warteten immer, dass die Waagschalen ins Gleichgewicht kommen. Aber die Träger des Gerüstes, die regierenden Persönlichkeiten, werden durch ihre Beamten behindert, indem diese sich durch ihre unbeschränkte und verantwortungslose Macht zu Dummheiten hinreißen lassen. Diese Macht verdanken sie dem Terror, der in den Palästen herrscht. Da die Herrscher keine unmittelbare Verbindung mehr mit ihrem Volke haben, können sie sich mit ihm auch nicht mehr auseinandersetzen oder sich gegen Machthungrige schützen. Nachdem wir die scharfsichtige Macht der Herrscher und die blinde Macht des Volkes voneinander getrennt haben, haben sie jede Bedeutung verloren. Denn getrennt sind sie ebenso ohnmächtig wie der Blinde ohne Stock. Protokolle 3.3. Um die Ehrgeizigen zum Missbrauch der Macht zu verleiten, haben wir alle Kräfte untereinander in Gegensatz gebracht, indem wir ihre liberalen Bestrebungen in der Richtung zur Unabhängigkeit entwickelten. Zu diesem Zwecken haben wir zu jeder Unternehmung aufgemuntert, haben alle Parteien mit Waffen versorgt, haben die herrschenden Mächte zur Zielscheibe allen Ehrgeizes gemacht. Wir haben aus den Staaten Arenas für die Parteikämpfe gemacht. Nur noch kurze Zeit und Unordnung und Zusammenbrüche werden überall eintreten.